weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, war die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Summertime im Niemandsland. Barcelona, Summertime. Die Top-Manta-Senegalesen schwärmen an der Plaza Catalunya aus. Gefälschte Markenklamotten aus den Plastikfabriken Asiens werden auf den Bürgersteigen ausgebreitet. Ein Tag im August. Der unablässige Strom der Touristen fließt leicht träge in der mittäglichen Sonne dahin. Spießbürger mit Tintenarmen, von den Fußballmillionären abgeguckt. Hipster auf Rollbrettern mit Samurai-Dutt, Vollbart und 1000-Dollar-Klamotten. An der Plaza Urquinaona haben separatistische Witzbolde Plakate gegen die Monarchie aufgehängt, die Free the Geordie-Schleifen als gelbe Galgenstricke mit Shakespeare-Zitat. Hängt den König auf, hahaha. Ha, ha. Die Leute im Raval sind aufgebracht wegen der Uhrenräuberbanden, die den Touristen mit Tricks oder auch ganz brutal die teuren Markenuhren vom Handgelenk reißen. Nicht wegen der Touristen, die sollen gefälligst wegbleiben. Aber es hat einen aus dem Kiez erwischt. Butch genannt, ja. Wie in dem Vietnamfilm. Butch wurde ein Messer auf die Brust gesetzt. Vier Maghrebiner hatten ihn umringt. Uhr weg. Ein sentimentales Erbstück. Butch ist zäh. Und Butch hat einen der Täter erkannt. Auf einem Polizeivideo und angezeigt und die Spur seiner Uhr nachverfolgt. Sie ist jetzt irgendwo im Libanon oder auf dem Balkan. Der Algerier ist der Boss. Er brüstet sich im Internet mit seinen Raubzügen, fährt teure Autos, führt ein Luxusleben. Barcelona, Fun City, im Summertime Blues. Touristen stören Touristen. Sie können sich gegenseitig nicht mehr leiden. Überall, wo sie hinkommen, sind schon welche von ihnen und das stört sie immer mehr. Barcelona, 25. August. Hier und da geht eine erfrischende Regenschauer nieder. Es hat sich abgekühlt, die schwül heißen Temperaturen sind zurückgegangen. Und Aretha Franklin ist tot. Sie war die Königin unserer Seelen. Our Queen of Soul, damals. Respekt, Aretha, Schwester. Wir trauern. An diesem hellen Tag im Sommer 2018. Barcelona, Summertime in the Fun City. Thank you. supporters of this dream for a better America was a woman who was a Washington, D.C. school teacher, but is known more familiar as the Queen of Soul. She used her great talent to inspire and encourage others to participate in this reunification. She comes here tonight to add her remarkable voice to the chorus of those who believe in the dream. Ladies and gentlemen, may I present to you the First Lady of Soul, the dynamic and most gracious Queen, Miss Aretha Franklin. Filled my days with endless wonder. Ja, das hat nicht nur Präsident Obama die Tränen in die Augen getrieben. Das Lied I Had a Dream, das Aretha Franklin 1968 bei der Beerdigung des Martin Luther King gesungen hat. Aretha Franklin, wir gedenken deiner. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנסלנד בברכת שלום מירושלים. נימנסלנד גשישטה. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 86. Teil, Monument des Verbrechens. No pasarán, pasaremos. Alejandro, que grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco. Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos. Él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. Madrid, Sommer 2018. Die Gebeine Francisco Francos sollen aus dem Tal der Gefallenen entfernt werden. Das riesige Denkmal, das der Diktator von Zwangsarbeitern errichten ließ, ist das größte Massengrab Spaniens und Wallfahrtsort der Faschisten. Ich verlese einen Artikel von María José Esteso Pobes, Madrid, und Carmela Negrete, Berlin. La luz de esta voz que acoro grita Franco, Franco, Franco. Den vermutlich einzig angemessenen Umgang mit dem Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen, formulierte der US-amerikanische Journalist John Lee Anderson so. Versöhnung mit der Geschichte hieße, dieses Monument der Brutalität in die Luft zu jagen. Im Tal der Gefallenen, Valle de los Caídos, steht ein beispielloses Monument, mit dem eine blutige Diktatur mitten in Europa glorifiziert wird. Dorthin, nach San Lorenzo de El Escorial bei Madrid, pilgern jedes Jahr Hunderte von Faschisten, um den Diktator Francisco Franco Bahamonde, der lebte von 1892 bis 1975, sowie den Gründer der spanischen faschistischen Falange-Partei, den Putschisten José Antonio Primo de Rivera, an ihren Grabstätten zu ehren. Aber nicht nur die Verherrlichung Francos erfolgt hier. Auf dem Gelände befindet sich auch das wahrscheinlich größte Massengrab des Landes. Die Gebeine von mehr als 33.800 Gefallenen des spanischen Bürgerkriegs, darunter Oppositionellen, die vom Regime ermordet wurden, ruhen hier in einem Schrein. Angehörige der Ermordeten fordern seit Jahren die Öffnung der Gräber und die Identifizierung der Opfer. Beim Bau der zum Monument gehörenden Basilika, einer riesigen künstlichen Höhle, die unter schwierigsten Bedingungen in den Fels der Sierra de Guadarrama getrieben wurde, setzte Franco ab 1940 rund 20.000 republikanische Gefangene zur Zwangsarbeit ein. Das war die Rache des Diktators für den während des Bürgerkriegs geleisteten Widerstand. Gekrönt wird das Monument von einem 150 Meter hohen Kreuz, einem der höchsten der Welt. Angeschlossen sind ein Hotel und ein Benediktinerkloster. Beleidigung der Opfer. An diesem Ort, knapp eine Autostunde von Madrid entfernt und jedes Jahr von Hunderttausenden Touristen besucht, gibt es keinerlei Aufarbeitung der Diktatur, die bis 1975 über das Land geherrscht hatte. Kein einziges Anzeichen dafür, dass jene grausamen Zeiten passé sind. Die neue Regierung unter Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE, die am 31. Mai in Spanien das Ruder übernommen hat, möchte das jetzt ändern. Sie hat angekündigt, dass die sterblichen Überreste Francos und Primo de Riveras umgebettet werden sollen. Viel zu lange hat die Demokratie einem Diktator einen Ehrenplatz gewährt, sagte Vizepremierministerin Carmen Calvo in einem Fernsehinterview Ende Juni. Die Regierung will das Valle de los Caídos in einen Ort der Versöhnung umwandeln. Damit sollen möglichst viele Wunden geheilt werden. Die ganze Anlage geht auf Franco zurück, der sogar die Pläne angefertigt hat. 1940 unterzeichnete er einen Erlass, nachdem dieses monströse Ensemble zu Ehren derjenigen errichtet werden sollte, die für Gott und Vaterland gefallen waren, also für die Putschisten, die gegen die 1931 ausgerufene Republik einen grausamen Krieg entfacht hatten und dabei von den faschistischen Regimen in Italien und Deutschland Unterstützung erhielten. Zur Grundsteinlegung 1940 fanden sich Repräsentanten aus Rom und Berlin sowie der portugiesischen Salazar-Diktatur in Madrid ein. 18 Jahre lang mussten die politischen Häftlinge schuften. Kirche und Faschisten behaupten heute noch, die Arbeiter seien nicht gezwungen worden. Es habe sich vielmehr um ein freiwilliges Arbeitsprogramm der Gefängnisse gehandelt. Dabei verschweigen sie, dass die Familien politischer Gefangener angesichts der damals miserablen wirtschaftlichen Lage Spaniens besonders hart betroffen waren, denn der Staat zahlte ihnen keinen müden Cent. Nur eine Peseta pro Monat konnten die Gefangenen ihren Familien schicken, sofern sie sich an der Plackerei beteiligten. Selbst für damalige Verhältnisse waren das sehr billige Arbeitskräfte. Nirgendwo sonst in Europa gibt es solch ein riesiges Denkmal für einen Diktator. Im vergangenen März besuchten 8 Europaabgeordnete auf Einladung von Podemos und der Vereinigten Linken das Tal. Während die Parlamentarier Angehörige der Opfer hörten, hielt die Kirche eine Messe in der Basilika ab, an der 150 Menschen teilnahmen, darunter viele Rechtsextreme von der Falange de las Jons. Die EU-Repräsentanten sollen dabei beschimpft, gegen den Podemos-Abgeordneten Miguel Urban gar Morddrohungen ausgesprochen worden sein. Die Online-Zeitung El Diario.es hat die Politiker zu ihrem Besuch befragt. Martin Schirdewan von der Partei Die Linke zeigte sich entsetzt. Sein Großvater war 11 Jahre in einem Konzentrationslager inhaftiert. Schirdewan erklärte, es könne für die Opfer keine Würde geben, solange dieses Monument des Frankismus fortbestehe. Für den Syriza-Abgeordneten Stelios Koluglu liegt das Problem in der mangelnden Demokratisierung des Landes nach der sogenannten Transición, also dem Übergang zu bürgerlich-demokratischen Verhältnissen. Ana Gomez von der Sozialistischen Partei Portugals PS befand gegenüber eldiario.es, dieser Ort sei eine Beleidigung der Opfer, in Europa kaum bekannt. Sie erinnerte daran, dass es in Europa zur Identifikation von Vermissten Subventionen gebe. Sie könne nicht verstehen, warum Spanien dieses Geld nicht in Anspruch genommen habe, denn laut der UN ist Spanien nach Kambodscha das Land mit der weltweit höchsten Zahl an Vermissten. Die Volkspartei PP von Sánchez' Amtsvorgänger Mariano Rajoy, der wegen unzähliger Korruptionsskandale abtreten musste, hatte jahrzehntelang die Verherrlichung Francos und die Verwendung faschistischer Symbole geschehen lassen. 2007 jedoch hatte die sozialdemokratische Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero ein Gesetz des historischen Andenkens durch das Parlament gebracht, wonach Monumente, Straßennamen und andere frankistische Symbole zu verbieten seien und die Suche nach Vermissten befördert werden solle. Aber nicht alle Maßnahmen werden von den Hinterbliebenen begrüßt. So haben sich Angehörige der Opfer gegen die jüngste Ankündigung der Regierung ausgesprochen, aus dem Valle de los Caídos einen Ort der Versöhnung zu machen, ausgerechnet aus diesem grausamen Ort, der den faschistischen Siegern gewidmet ist. Inzwischen ist von einem Kriegsmuseum die Rede. Am besten in die Luft jagen. Anstatt das Monument zu erhalten und umzuwidmen, finden einige, es sei das Beste, das monströse Ding ganz einfach zu schleifen. Iñaki Anasagasti, früherer Parlamentsabgeordneter der baskischen PNUB, hatte bereits 2013 gefordert, es zu sprengen. Nicht einmal für Hitler oder Mussolini gäbe es ein solches Denkmal. Für diese Aussage wurde er angeklagt. Allerdings gab ihm das oberste Gericht damals recht. Ähnlich wie Anasagasti sieht das auch der US-amerikanische Journalist John Lee Anderson. 2016 schrieb er bei eldiario.es eine Kolumne mit dem Titel »Das Tal der Gefallenen sprengen«. Der Ort habe zu verschwinden, andernfalls versammelten sich dort immer wieder Faschisten, die davon träumten, wieder an die Macht zu gelangen. Versöhnung mit der Geschichte hieße, dieses Monument der Brutalität mit Sprengstoff in die Luft zu jagen. Die Nachfahren der Opfer des Frankismus wollen wissen, wo ihre Vorfahren liegen und erreichen, dass die Gebeine ihrer Angehörigen exhumiert und identifiziert werden, um sie sodann würdig zu begraben. Ihr Kampf um Gerechtigkeit dauert seit Jahrzehnten an. Experten rechnen mit den sterblichen Überresten von rund 130.000 Menschen, die im ganzen Land in Massengräbern verscharrt wurden. Einer der schamlosesten Fälle ist der des international bekannten Dichters Federico García Lorca, dessen Stücke tausendfach inszeniert und dessen Bücher in viele Sprachen übersetzt wurden. Doch der spanische Staat bleibt weitgehend passiv, wenn es darum geht, Lorcas Grab ausfindig zu machen. Der irische Hispanist Ian Gibson nimmt an, dass sich Lorcas Gebeine noch immer dort befinden, wo ihn seine Henker ermordet hatten. Er glaubt, den Ort zu kennen, doch dort hat bisher niemand gesucht. Gibson fordert seit Jahrzehnten, wenigstens das gigantische Kruzifix im Tal der Gefallenen zu beseitigen. Dieses Kreuz ist nicht das Kreuz Jesu Christi. Es ist vielmehr eine Beleidigung seiner Versöhnungsbotschaft. Die Älteren reden heute ungern über diese Zeit. Seit den Tagen der Diktatur plagen sie oftmals noch immer Ängste. Verhaftungen und Folter, Verschwindenlassen und Hinrichtungen gehörten damals zum Alltag. Zuallermeist sind es die Enkelkinder, die nicht aufgeben wollen. Emilio Silva Barrera ist einer jener Nachkommen. Er war der Erste, der im Jahr 2000 erreichte, dass die Überreste seines republikanischen Großvaters, der bei El Bierzo de León von Francos Truppen hingerichtet worden war, exhumiert und identifiziert werden konnten. Silva gründete mit anderen Enkeln die wichtigste Organisation ihrer Art, die Vereinigung zur Wiederherstellung des historischen Andenkens, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH. Der Verein hat hunderte von Exhumierungen mit Hilfe von freiwillig arbeitenden Wissenschaftlern und praktisch ohne Budget durchgeführt. Spenden erhielt die Organisation unter anderem von einer Elektrikervereinigung aus Norwegen. Die ARMH begrüßt die Pläne des neuen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Dennoch wissen die Mitglieder um die praktischen Schwierigkeiten, die ein solches Vorhaben mit sich bringt. So hatte ein Gericht entschieden, dass die Gebeine der Gebrüder Antonio und Manuel La Peña aus dem Tal der Gefallenen zu entfernen seien. Die Knochen liegen allerdings in den Krypten der Basilika, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden. Sie wurden 2001 einmalig zur Begutachtung durch Experten geöffnet. Die im Berg herrschende Feuchtigkeit hat vieles zerfallen lassen. Das Tal der Gefallenen benötigt einen integralen Plan, sagt Emilio Silva gegenüber der jungen Welt. Es muss festgestellt werden, wo sich die Überreste der 33.000 Menschen genau befinden. Auf der Grundlage einer solchen Untersuchung könne man erst feststellen, wer überhaupt noch identifiziert werden kann. So oder so, mit der Glorifizierung Francos und Primo de Rivera, deren Grabstätten direkt vor dem Altar der Basilika liegen, müsse endlich Schluss sein. Mit ihrer Präsenz beeinflussen sie die gesamte Atmosphäre des Gebäudes. Die Gebeine der beiden Faschisten seien unbedingt zu entfernen und den Familien zu übergeben. Die Mönche des Benediktinerklosters hätten diesen Ort zu verlassen, denn sie verherrlichten in ihren Messen noch immer den Diktator. Man muss eine laizistische Verwaltung des Monuments einrichten, sagt Silva. Ein neuer Inhalt muss her. Das Monument soll seine eigene Geschichte erzählen. Erzählen, wie die politischen Häftlinge als Sklaven eingesetzt wurden, um all das zu bauen. Erzählen, wie das Monument jahrelang ein Treffpunkt ehemaliger Frankisten, italienischer Faschisten und von Nazis war, die in Spanien Unterschlupf fanden. Ins Zentrum der Basilika gehört eine historische Ausstellung. Inzwischen hat sich die Familie des Diktators eingeschaltet. Sie ist dagegen, dass dessen Überreste ausgegraben und woanders beerdigt werden. Francis Franco, einer seiner Enkel, hat in einem offenen Brief an Sanchez, der in der Tageszeitung La Razón veröffentlicht wurde, Widerstand gegen die Umlagerung der Überreste aus politischen Zwecken angekündigt. Die Regierung hat gleichwohl verlauten lassen, dass die Umlagerung auch dann legal sei, wenn die Familie nicht zustimme. Francos Enkelkinder besitzen immer noch ungerechtfertigte Privilegien. So verfügen sie über den Paso de Meras, einem Palast in Galizien, der dem Diktator als Ferienresidenz diente. Eine Vereinbarung mit dem spanischen Staat sieht vor, dass dort öffentliche Führungen stattfinden. Die werden allerdings seit Sommer letzten Jahres von der Francisco Franco Stiftung organisiert, die mit ihrer eigenwilligen Interpretation der Geschichte den Diktator von den Grausamkeiten seines Regimes zu entkoppeln versucht. So sei Franco im Gegensatz zu Hitler ein Retter der Juden gewesen, er habe in Spanien ein Sozialsystem etabliert. Beide Behauptungen sind selbstredend falsch. Das galizische Regionalparlament hat kürzlich beantragt, dass die Zentralregierung den Palast enteignen solle, denn ursprünglich war das Gebäude öffentlicher Besitz. Politiker der Volkspartei PP haben sich in der Vergangenheit immer wieder gegenüber den Vereinigungen der Opfer der Diktatur in herabwürdigender Weise geäußert. Sie würden, hieß es da, bloß Geld kassieren wollen und den sozialen Frieden im Lande stören. José Luis Martínez Almeida, Sprecher des PP in Madrid, nennt die Regierungspläne zum faschistischen Monument sektiererisch und getrieben von Revanchegelüsten. Sánchez wolle bloß ablenken. An der Verherrlichung Francos scheint sich Martínez Almeida nicht zu stören. Auch der vor kurzem neu gewählte PP-Chef Pablo Casado sprach sich gegen die Pläne aus. Er würde keinen Cent dafür ausgeben, Franco umzubetten. Der PSOE wolle nicht Versöhnung und Rechtsstaat, sondern einen Riss in der Gesellschaft herbeiführen. Es gebe keinen Grund, 100 Jahre in die Vergangenheit zu blicken. Wohlgemerkt, die Franco-Diktatur endete erst vor gut 40 Jahren. Noch heute leben viele, die unter dem Terror des Regimes litten. Casado ficht das alles nicht an. Er sieht kein Problem darin, dass Spaniens Faschisten straflos agieren dürfen. Am 18. Juli sprach sich die Francisco-Franco-Stiftung offen für einen Putsch aus. 4 Tage zuvor hatten sich tausende Nazis vor der Basilika versammelt und skandiert »Hoch lebe Franco!« und »Finger weg vom Tal der Gefallenen!« Die Kirche spendete eine Messe. Legale Verherrlichung. Obwohl das Gesetz über das historische Gedenken vor mehr als 10 Jahren verabschiedet worden ist, wurde es nicht konsequent umgesetzt. Das zeigt sich nicht nur am Tal der Gefallenen. Noch immer gibt es viele andere Orte in Spanien, an denen der Faschismus verherrlicht wird. Der PP hat sich, solange er regierte, immer wieder geweigert, das Gesetz zu implementieren. Am Geburtshaus Francisco Francos in Ferrol prangt bis heute eine Tafel mit irrender Inschrift und faschistischen Symbolen. In Melilla steht eine Franco-Statue. In Salamanca ist Franco immer noch Ehrenbürgermeister. Auf der Fassade des Rathauses findet sich ein Relief, im Plenarsaal hängt ein Gemälde, das Franco in ehrender Weise zeigt. Bis heute weigert sich die lokale Sektion des PP, das Bild abzuhängen, obwohl ein entsprechendes Gerichtsurteil genau das verlangt. Manch andere Denkmäler sind schlicht verlassen, werden aber weder demontiert noch historisch kontextualisiert. So etwa die Pyramide der Italiener. Dieses in der Nähe von Santander errichtete Denkmal für die Mussolini-Truppen, die gegen die demokratischen Kräfte der Republik gekämpft hatten, barg in seinem Inneren die Gebeine von rund 100 italienischen Schwarzhemden, die in der Schlacht um die kantabrische Küstenstadt gefallen waren. Italienische Faschisten pilgerten jedes Jahr zu dieser Kultstätte. 1971 jedoch wurden die Knochen entfernt und auf einem Friedhof in Zaragoza bestattet. Der Grund? Kurz zuvor war eine Gruppe italienischer Kriegsveteranen auf dem Weg dorthin mit dem Bus verunglückt. 12 der ehemaligen Mussolini-Getreuen starben, etliche wurden schwer verletzt. Dass die Aufarbeitung des Frankismus bisher kaum stattgefunden hat, konnte auch der deutsche Tourist Wilfried Stuckmann im Jahr 2014 erfahren. Der Mann war Gast eines staatlichen 5-Sterne-Hotels in der nordwestspanischen Stadt León, untergebracht im ehemaligen Kloster San Marcos aus dem 16. Jahrhundert. Von der Anlage stellte sich alsbald heraus, dass sie zwischen 1936 und 1940 als Konzentrationslager der Franco-Faschisten genutzt worden war. Niemand hatte den empörten Stuckmann vorab darüber informiert. Laut damaligen Berichten soll der Urlauber sein Geld zurückerhalten haben, das er dann einer Vereinigung von Franco-Opfern spendete. Die schon erwähnte Francisco-Franco-Stiftung wird mit öffentlichen Geldern gefördert. Unter der PP-Regierung von José María Aznar waren es mehr als 150.000 Euro pro Jahr. Angeblich um Dokumente, die eigentlich dem Staat gehören, aufzubewahren. Diese historischen Zeugnisse aus der Franco-Zeit sind deshalb bis heute nicht zugänglich. Verschiedene Opfervereinigungen haben dagegen geklagt. Bisher ohne Erfolg. Doch die Stiftung ist nicht die einzige faschistische Organisation, die legal im Lande agieren kann. Die Justizministerin der Regierung Sánchez, Dolores Delgado, hat jetzt jedoch angekündigt, solche Verbände zu verbieten. Das betrifft rund 10 Organisationen, darunter die Stiftung José Antonio Primo de Rivera und die Stiftung Yagüe, benannt nach Juan Yagüe, dem Fleischer von Badajoz. Yagüe war aber nicht Metzger, sondern Henker. Auf seine Veranlassung hin wurden beim Massaker von Badajoz an einem einzigen Tag im August 1936 bis zu 4000 Menschen in einer Stierkampfarena hingerichtet. Für solche Taten wurde Yagüe später von Franco zum Luftfahrtminister ernannt. Der letzte Überlebende. Nicolas Sanchez Albornoz, heute 92 Jahre alt, hat die Schinderei im Tal der Gefallenen selbst miterleiden müssen. Sanchez Albornoz, Sohn des früheren Präsidenten der Spanischen Republik im Exil, Claudio Sanchez Albornoz, gelang es damals, mit einem anderen politischen Gefangenen zu fliehen. Heute ärgert er sich, wenn man ihn fragt, ob man das Tal der Gefallenen erhalten solle oder nicht. Das heißt nicht so, es heißt Cuelgamuros. Das war immer sein Name. Der andere Name wurde ihm von Franco gegeben, um den Erfolg seiner Truppen zu feiern, sagte er gegenüber der Tageszeitung Junge Welt. Ob er damals geglaubt habe, dass er diesen Ort nicht lebend verlassen werde? Ich hatte jedenfalls sehr viel Glück und konnte nach 4 Monaten fliehen, aber viele andere Kameraden mussten bleiben. Sanchez Albornoz erzählt. Als ich im März 1941 dort ankam, gab es noch keine Gebäude. Ich war 21 Jahre alt und konnte lesen und schreiben, was damals eher eine Seltenheit war. Deshalb arbeitete ich im Büro. Das beschreibt er auch in seinen Memoiren, die unter dem Titel »Cárceles y Exilios« erschienen. In 3 verschiedenen Gefängnissen hatten sie ihn aufgrund seines politischen Engagements eingesperrt. Aus Cuelgamuros floh er und landete im argentinischen Exil. Dort lehrte er bis zu seinem Ruhestand als Professor an der Universidad de Nueva York. Der Filmemacher Fernando Colomo hat über diese Geschichte den Film Los Años Bárbaros gedreht. Auf die Frage, ob die Entscheidung der spanischen Regierung richtig sei, den Ort als Stätte der Erinnerung zu bewahren, oder ob es besser sei, ihn zu zerstören, wie andere forderten, antwortete Sanchez Albornoz unentschieden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was besser wäre. Für ihn kommt ohnehin alles zu spät. Aber eines ist ihm wichtig. Cuelgamuros muss von der religiösen Bedeutung befreit werden, es darf dort keinen religiösen Kult geben. Die Natur werde die Zerstörung schon von selbst besorgen. Und tatsächlich, das Monument ist rissig und feucht. Seine Aufrechterhaltung kostet fast 2 Millionen Euro pro Jahr, andernfalls droht es einzustürzen. Das Wichtigste und Dringendste ist, Franco, Primo de Rivera sowie die Priester aus diesem Ort zu verbannen, sagt Sanchez Albornoz mit Nachdruck. Wird Pedro Sanchez die oppositionellen Republikaner exhumieren und identifizieren lassen? Sanchez Albornoz sagt daraufhin, er hoffe das sehr. Aber das hätte viel früher passieren müssen, spätestens mit dem Gesetz über das historische Gedenken von 2007. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 86. Teil, eine Niemandslandproduktion, 2018. Literaturhinweise und ein Filmtipp. María José Esteso Boves ist Chefredakteurin der Zeitschrift der NGO Ecologistas en Acción. Jahrelang recherchierte sie als eine der ersten Journalisten in Spanien für die inzwischen eingestellte Wochenzeitung Diagonal über die Verbrechen des Frankismus, insbesondere zur Entwendung von Babys der Oppositionellen. Von ihr erschien 2012 das Buch Los Niños Robados, de la Represión Franquista al Negocio, die geraubten Kinder, von der Unterdrückung unter Franco bis zum Handel. Der Text Monument des Verbrechens ist am 28.07.2018 in der Tageszeitung Junge Welt erschienen. Filmtipp zum Thema Los Años Bárbaros. Die barbarischen Jahre, Spanien 1998. Der Film basiert auf dem Roman Otros Hombres von Manuel Lamana über die Flucht von ihm und Nicolas Sanchez Albornoz. Regie führt Fernando Colomo. Mit Jordi Moya, Ernesto Alterio, Hedy Burres und Juan Echanove in den Hauptrollen. Zur Handlung des Films ein paar Worte. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Tomás und Jaime, 2 rebellische junge Männer, die gegen das Franco-Regime sind, werden festgenommen, als sie Parolen gegen Franco malen und ins Tal der Gefallenen gebracht. Sie können fliehen und eine Art Road-Movie bis zur französischen Grenze beginnt. Der Film hat hier und da humoristische Einsprengsel und ist sehr sehenswert. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. De Carabanchel, ¿no? Sois los estudiantes, ¿verdad? ¿Veis esos cerros? Pues desde aquel cerro a este otro, esta es vuestra prisión. Si alguno de vosotros viene con ideas propias, que sepa que aquí tengo una pistola y tengo que defender mi pan. ¡Estamos! ...25. August 2018, es ist 20 vor 11 am Vormittag hier im Zentrum von Barcelona. Werner ist auch im Studio, hallo, wie geht's? Hallo, guten Tag, es geht aufs Neue, es geht immer noch und jetzt haben wir ja eine längere Sommerpause und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie man eine Radiosendung macht, aber gut, ich hoffe, ich komme da das gleich kommt wieder rein. Du wirst mir dabei helfen. Ja, das ist wie Schwimmen. Du springst ins Wasser und fängst automatisch an, dich zu bewegen. Dich richtig zu bewegen. Wir wollen ja hier nicht untergehen. Ja, genau so werden wir es machen. Ja, es waren heiße Tage die letzten Wochen. Es gab einen sehr heißen Sommer. Alles redete von der Klimakatastrophe. Wir natürlich auch. Aber das ist die erste Live-Sendung seit 3 Wochen. Und wir wollen natürlich versuchen, sehr aktuell und auch sehr geschichtsbewusst zu sein. Wir haben die Sendung mit einer längeren Dokumentation begonnen, mit einem Überblick über den Stand, sagen wir mal, der Vergangenheitsbewältigung auf Spanisch. Ist die gut oder ist die schlecht und spät oder wie soll man die bezeichnen? Naja gut, alles ist immer zu spät. Genauso wie du gesagt hast, heißer Sommer, Brüll, Hitze. Temperaturen wie noch nie, Waldbrände, und tatsächlich wurde dann über Klimaschutz und Klimawandel geredet, aber ist jetzt schon wieder vorbei. Ja? Das ist so, hat man den Eindruck, ne? Jetzt ist es ein bisschen weniger heiß und ab und zu regnet es auch, und jetzt ist das Problem schon wieder vorbei. Jetzt können wir fröhlich weitermachen wie seither auch. Ja, ja, jetzt wird wieder über ganz andere Dinge gesprochen. Jetzt kommen die nächsten Geschichten, die das Volk in Atem halten, die das Volk beschäftigen, ohne es zu seinem Recht kommen zu lassen. Das ist die Hauptaufgabe unserer Massenmedien. Gut, wie sollen wir den Stand der Dinge beschreiben? Die Regierung Sanchez ist im Moment dabei, per Dekrete und per Gesetz die Exhumierung, das heißt die Umbettung der sterblichen Überreste des Diktators, in die Wege zu leiten. Es gab heute Morgen schon in den Morgennachrichten, habe ich gehört, auf Radio National, einen wütenden Kommentar von der Francisco Franco Stiftung. Ein Sprecher sagte da, und jetzt haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, das sei ein Ablenkungsmanöver und eine Politisierung der Geschichte. Das heißt, was ist Franco denn? Ist er unpolitisch? Ist er praktisch religiös? War Franco ein Religionsstifter, der den Menschen das heilige Manna gebracht hat? Solche dummen Affen werden da vor die Mikros geholt und schreien da ihren Unsinn in die Welt hinaus. Ja, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die jetzt das Thema Klimawandel nach dem Sommer überdeckt. Vor dem Sommer war es die Geschichte da mit Katalonien und Zentralspanien. Das ist im Moment auch relativ alles ruhig. Die sind auch alle in Ferien jetzt. Und das wird jetzt aber sehr schnell auch wieder hochgekocht bis zum 11. September der sogenannten Diada. Ja, aber wie gesagt, im Moment ist diese Geschichte, dass der neue sozialistische Präsident da den Generalissimo rausgraben lassen will, Francisco Paulino Hermenegildo Teodolo Franco y Barahón de Salgado Pardo. Oder einfacher gesagt, so hat er sich selber bezeichnet oder hat sich so selber nennen lassen, El Caudillo de España por la Gracia de Dios, also der Führer von Spanien durch Gottes Gnaden. Also dieser Typ liegt jetzt dort begraben, seit er eben gestorben ist, das war 1975. Und trotzdem ist er auch zu spät gekommen. Wer da schon länger begraben war, war sein Kumpel da, dieser Gründer der faschistischen Falange, José Antonio Primo de Rivera, also der zusammen mit anderen sich diese faschistische Hymne ausgedacht hat, Cara al Sol, ne? Der liegt seit 1959 dort zusammen mit Franco begraben. Und das wollte ich sagen, der wurde 1959 dort als erster bestattet, und Franco hat sich dann erst 1975 dazugelegt. Ne? Und dieser Primo de Rivera, der wurde erschossen. Und zwar schon 1936. Da war also Juli 1936 hat ja Franco den Putsch angefangen, und schon vorher aber wurde dieser Primo de Rivera von der republikanischen Regierung verhaftet, weil er eben gerade diesen Putsch öffentlich unterstützt hat, nachher auch noch vom Gefängnis aus. Und dann wurde er im November dann 1936 erschossen nach dem Todesurteil. Und Übrigens auch am 20. November, genau da, wo auch Franco gestorben ist, auch am 20. November, nur eben, wie gesagt, etwas später. Und dieser Primo de Rivera, der ist ja auch so ein Früchtchen, ne? Sein Vater war der Diktator Miguel, der Primo de Rivera, der in Spanien als General schon von 1923 bis 1930 eine Diktatur geführt hat. Und dann hat er noch eine Schwester, die heißt Pilar, die war dann die Gründerin der, sagen wir, der Frauenabteilung von der faschistischen Falange, von der Sektion Feminina, die also die spanische Frau im Sinne der katholischen Grundwerte erziehen wollte. Ja. Die zwei liegen da, also in diesem Museum habe ich schon gesagt, Mausoleum wollte ich sagen. Das steht also da in der Nähe von Madrid, so ungefähr 45 Kilometer weg von Madrid, in der Sierra de Guadarrama. Und dieses nationale Monument des Heiligen Kreuzes im Tal der Gefangenen. Und man kann das von der ganzen Sierra aus sehen. Das ist auf dem Berg, oder an einem Berg besser gesagt, und oben auf dem Berg steht ein riesiges christliches Kreuz aus Beton. Das ist 150 Meter hoch und 45 Meter breit. Also nur wenn du das siehst, ich war da mal, da wirst du schon Angst und Bange. Ja? Ja, das hat so eine Art religiöse Weihestätte-Charakter, dieses ganze Tal. Ich hatte mir das auch mal angeguckt, allerdings nur aus der Ferne. Dann haben wir doch entschlossen, da nicht hinzugehen. nee, ich war da, weiß jetzt nicht mehr, Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre dort mit einer Gruppe von Freunden. Wir sind da extra hingegangen, wollten uns das angucken. Und ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben, ob man da nicht irgendwo eine Bombe platzieren könnte, um das Kreuz da runterzuholen. Ja. Hat übrigens dann nicht gegen das Kreuz, sondern in der Basilika selber dann Jahre später, die so um die 2000er Jahre, die Grapo gemacht. Die haben dann tatsächlich geschafft, irgendwie ein Explosiv-Ding da reinzukriegen in die Basilika. Einen Sprengsatz reinzubringen. Ja, zwischen die beiden Gräber von den Typen ist auch tatsächlich explodiert und gab aber nur Sachschaden. Naja, aber was du sagst. Also kein Schaden an den Gebeinen. Kein Knochenschaden. Die waren Mumienschaden. Zerfressen, ja. Und der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an Franco und nicht nur an seinem Mausoleum da. Ne? Und wegen religiösen Ambiente dort, ne, ist nicht nur dieses christliche Kreuz, sondern auf diesem Riesenplatz ist auch eine gleich daneben eine Benediktiner Abtei und eben diese Basilika, die förmlich in wie eine Höhle in den Berg reingetrieben wurde. Ne. Da haben die 20 Jahre lang dran gebaut, von 1940 bis 1995, ne, wurde dann ein Jahr später vom Papst offiziell zur Basilika erklärt. Und natürlich genauso wenig wie die Pharaonen, die Pyramiden gebaut haben, hat natürlich Franco das auch nicht alleine geschaffen, dieses Werk, sondern er hatte dafür seine Sklaven, ne, die politischen Gefangenen, die Roten, 20.000 Zwangsarbeiter. Ne. Und da liegt er jetzt eben zusammen mit seinem Kumpel José Antonio. Und unter dieser 50 Meter hohen Basilika-Kuppel, wo die Mönche vom Kloster bis heute jeden Tag direkt über seinem Grab eine heilige Messe zelebrieren. Ne? Und jetzt, das ist auch interessant, ne? Du fragst die Leute, ja, Valle de Caídos, kennst du doch, was ist denn da? Und dann sagen sie, ja, im besten Fall, wenn sie ein bisschen was wissen, da sind Franco und der andere da begraben. Aber kein Schwein sagt als Erster, dass da eben noch 30.000, als Erstes, dass da auch noch 30.000 andere Tote gibt, nämlich die Toten vom Bürgerkrieg. Ja? Und die liegen da einträchtig beisammen, also sowohl die Täter und Opfer, die von im Gott, Tode vereint. Die einen, die Nationalen, die sind für Gott und Vaterland gefallen und eben die anderen, die haben die demokratisch gewählte Republik versucht zu verteidigen. Und wird das immer so hingestellt, als wäre das eine Art Gleichgewichtigkeit, als wären da zwei Parteien aufeinander geprallt, die um die besseren Argumente gekämpft hätten und so weiter und so weiter. Dieser Diskurs wird sehr fein gepflegt und es wird immer genau gegengerechnet. Guckt mal, was die Roten gemacht haben, guckt mal, was die mit uns gemacht haben. Es ist ähnlich wie auch alte Nazis, die rechtfertigen, was sie gemacht haben, indem sie später dann die Repression der Alliierten anklagten und sagten, die sind doch genauso. So ähnlich läuft das auch hier in Spanien ab und das ist eine sehr, sagen wir mal, schlechte Form der Vergangenheitsbewältigung, auch eine dumme Form, denn das rumort immer weiter. Ja, also genau, was auch noch ein interessanter Aspekt zu diesem Thema, also wie gesagt, weiß nicht mehr, 33.000, 34.000 Tote. Und interessant ist aber auch, dass zwei Drittel davon identifiziert sind und ein Drittel nicht, bis heute nicht. Ja. Aber das fällt keinem ein, wenn die danach gefragt werden, das als Erstes zu sagen, immer nur Franco, Franco und Primo de Rivera. Und auch interessant, das muss man jetzt der Kirche wieder ein bisschen besser anrechnen, die haben also damals schon unter Franco, sind dafür eingetreten, dass da auch gefallene Rote oder Republikaner beerdigt werden. Aber immer nur dann, wenn die Familie nachweisen konnte, dass sie Katholiken sind. Ja. Finde ich toll. Ja, ja. Nein, nein, Entschuldigung. Ich habe hier eine kleine Umfrage, die dauert nur 1,5 Minuten. Da sind Leute auf der Straße gefragt worden, was sie von dieser Umbettung halten. Hören wir da mal kurz rein und dann geht's weiter. Moment. Ich habe hier das Audio. Für die Niemandslandhörer ein kleines Stimmungsbild. Eine Umfrage in Madrid hat Folgendes ergeben. Auf die Frage, was halten Sie von dem Vorhaben der Regierung Sánchez, die Gebeine Francos aus dem Valle de los Caídos zu entfernen? Frau 1. Ich bin nicht einverstanden. Die Geschichte ist die Geschichte, im Guten wie im Bösen. Mann 1. Das sollte kein Ort des Gedenkens an den Franquismus sein. Mann 2. Ist mir vollkommen gleichgültig. Frau 2. Keine Ahnung, finde ich gut, finde ich gut. Frau 3. Ich bin der Meinung, die Geschichte sollte dort bleiben, wo sie ist, trotz allem, was passiert ist. Mann 3. Es ist eine Kriegsgeschichte. Der Krieg ist nun vorbei. Wir sollten einander vergeben und die Dinge sollten bleiben, wie sie sind. Frau 4. Sehr schlecht. Logisch ist doch, den Bürgerkrieg zu vergessen und nach vorne zu schauen, nicht ständig nach hinten. Mann 4. Das Andenken an die Gestorbenen sollte in Ruhe gelassen werden. Man kann irgendeine Ideologie haben, aber die Familien und alle anderen Parteien sagen, das soll man nicht anrühren. Ich finde, man sollte das nicht anrühren, egal welche Ideologie man nun hat. Frau 5. Also eine Blödheit von ihm, Sánchez. Es gibt wichtigere Dinge als das. Frau 6. Schlecht, finde ich sehr schlecht. Frau 7. Schrecklich, unmöglich. Das Schlimmste überhaupt ist das. Die Verstorbenen darf man nicht stören. Mann 5. Schlecht, denn schließlich ist das eine historische Erinnerung aller Spanier und sollte nicht von irgendeiner politischen Ideologie abhängen. Es ist Geschichte letzten Endes. Ja, das war nur ein kleines Stimmungsbild. Ich weiß nicht, wie repräsentativ man das einschätzen darf, wenn man hier in Katalonien auf der Straße die Leute fragen würde, besonders Katalanen und nicht nur Katalanisten, sondern alle Leute, würde ich sagen, 90% der Bevölkerung oder 80% zumindest, eine große Mehrheit, wäre dafür, dass sowohl Franco da rausgeholt wird und die faschistischen Knochen da entsorgt werden und dass man das ganze Ding am besten, wie auch der Historiker Anderson gesagt hat, in die Luft sprengt. Das wäre die beste Form der Geschichts- und Vergangenheitsbewältigung für diese Epoche hier in Spanien. Ja, ja, also ganz sicher. Ich glaube auch, hier das Resultat von diesen Umfragen hier in Katalonien ist die Ablehnung, also die sind, wären die Befürworter, dass dieser Franco da rauskommt, ganz klar die große Mehrheit, im Baskenland auch, aber in Restspanien ist es also eben nicht so. Ja. In Madrid und all den Regionen, wo die PP regiert, die sind alle oder die meisten, die allermeisten dagegen, aber eben auch in Andalusien gibt es das, was traditionell immer sozialistisch gewählt haben. Also die Frage da jetzt, den rauszuholen oder nicht, ist schon brisant, eben deshalb, weil sich das auch niemand getraut hat seither. Ja. Jetzt haben wir die sogenannte Demokratie in Spanien seit 1978 und geredet wurde da immer die ganze Zeit darüber, aber jetzt zum ersten Mal wird's ernst. Ja. Und das muss man wirklich sagen, das kann man nicht stark genug betonen. Es tut sich jetzt wirklich etwas Entscheidendes in der spanischen Geschichte und in der Vergangenheitsbewältigung und es wird auch sehr viel Widerstand geben. Ich habe hier eine Demo laufen, die besteht aus Hunderten von Rechtsradikalen und Franco-Anhängern, die schreien hier im Zentrum von Madrid, machen den Faschistengruß und sagen gegen die Umbettung der Reste Francos, der sterblichen Gebeine, singen da die Faschistenhymne. Auch auffallend viele Typen sind dabei, die aussehen, als wären sie Guardia Nacionales oder Guardia Civiles und auch aus irgendwelchen bewaffneten Armeeeinheiten. Die stehen da also und halten an der Basilika jetzt auch eine große Demo ab. Das kann man aber wohl erwarten, dass die nächsten Wochen sehr heiß werden in dieser Hinsicht und dass die Faschisten das nicht tatenlos, sagen wir mal, hinnehmen werden. Die werden da wohl einiges auffahren an Propaganda und Hass gegen die Region. Dass da viele von diesen faschistischen Demonstranten rein vom Aussehen her an Polizisten oder Militärs erinnern, das ist offensichtlich. Ja. Oder Fußballprofis, da gibt es genau, auch viele Tintenarme. Richtig, brutale Schlägertypen, ne? Aber ist ja in Deutschland genauso, wie man jetzt wieder gesehen hat. Ne? Im Militär und bei der Polizei haben die eben diese extreme Rechte sehr viele Leute, die sympathisch sind. Oder Mitglieder auch. Ne? Aber wie gesagt, also jetzt in Spanien ist der ja 43 Jahre tot, dieser Typ. Das Schwein ist ja im Bett gestorben, 1975, dieser Franco. Und der Bürgerkrieg ist auch schon fast 80 Jahre zu Ende. Und seit der sogenannten Demokratie mit der Partido Popular und ihren Vorgängern war dann natürlich nichts zu werden in diese Richtung, aber auch nicht unter den Sozialisten, weder mit Felipe González noch bei Zapatero. Aber bei diesem Sanchez offenbar ist jetzt einfach der Wille da, das zu machen. Ja. Ich meine, die müssen auch liefern, wenn sie jetzt nicht irgendwas liefern, und zwar in Hinsicht Vergangenheitsbewältigung, hinsichtlich Arbeitsmarktreform, hinsichtlich Renten, dann war diese Wende, die da gemacht wurde für die Katz, die war umsonst. Das wissen die Sozialisten hier, dann wird sie nie mehr jemand wählen. Das heißt, die sind praktisch unter Druck und das ist gut. Und also jetzt zum Technischen. Ja. Man kann ja nicht einfach jemand so ausgraben, wenn man gerade Lust hat dazu, sondern gibt es ein Verfahren dazu. Und in diesem Fall wäre das eigentlich zu machen über ein verabschiedetes Gesetz, das vorher im Parlament diskutiert wird. Aber weil sich das eben ewig lange hingezogen hätte, hat er das jetzt auf eine andere Art und Weise gemacht, nämlich per decreto ley. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man da im Deutschen dazu sagen würde, durch einen Erlass oder eine Verordnung oder die einfach von der Regierung erlassen wird. Ne? Im Prinzip eigentlich sollte man decretos leyes nur dann anwenden als Regierung, wenn es eine hohe Dringlichkeit gibt, also wenn das gar nicht aufgeschoben werden kann. Und das führt er jetzt an. Das ist natürlich sehr interessant. Jetzt kommen natürlich viele Leute und sagen, ja, das ist doch jetzt schon über 40 Jahre her. Wieso ist das denn jetzt auf einmal dringlich? Ja, und kritisieren ihn von daher. Aber das sind natürlich die, die das einfach nicht wollen. Und dann gibt's noch zwei andere Aspekte dabei. Da ist einmal eben die, hast du ja vorher, glaube ich, schon gesagt, die Familie von Franco. Also die Familie selber, nicht nur diese Stiftung, die dahinter steckt. Und die Familie muss im Prinzip einverstanden sein. Und da hat die Regierung diese Reste, 7 Enkel sind es, versucht zu überzeugen in den letzten Wochen. Die haben sich aber geweigert und daraufhin hat er eben dieses Decreto Ley gemacht. Und jetzt haben sie, glaube ich, nochmal 2 Wochen Zeit, sich zu äußern, haben also immer noch die Möglichkeit, den selber rauszubuddeln. Und was sie aber wahrscheinlich nicht machen würden, und dann würde das die Regierung machen. Und die andere theoretische Hürde wäre eben noch die Kirche, die müsste ja dann den Grubenarbeitern da Zugang zur Basilika erlauben. Ja. Nun ja, den könnte man erzwingen. Mit einem Gerichtsbeschluss wird da der Mönch praktisch dann festgesetzt, in Handschellen in die Zelle gebracht. Aber also von daher wird es auch kein Problem geben, weil die Kirche hat schon signalisiert, dass sie eben respektieren würde dieses Vorgehen der Regierung. Und denen bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wenn sie sich dagegen aussprechen würden, würden sie noch mehr von ihren Schäflein verlieren. Ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, unter den katalanischen oder baskischen Nationalisten, da gibt es ja auch viel Fromme und Gläubige dabei. Ne? Von den Faschisten oder von anderen Rechten, da wird wahrscheinlich niemand wegen dieser Geschichte aus der Kirche austreten. Ne? Was vielleicht ein sehr wichtiger Aspekt ist, den man nicht unterschätzen sollte, wäre der Aspekt nach außen. Wenn wir uns erinnern, in welcher politischen Situation sich das Land im Moment hier befindet, Spanien, es befindet sich in einem Schwebezustand, wo nichts geklärt ist, wo die Richtung in die eine oder andere Richtung kippen kann. Die politische Waagschale kann nach links oder nach rechts schlagen. Und das ist eine sehr heikle Situation. Man hat gesehen, dass die anderen europäischen Länder Spaniens Justiz misstrauen. Das hat man bei der Auslieferung Puigdemonts gesehen, bei der Auslieferung der sogenannten exilierten oder geflohenen Separatisten in Brüssel und in Schottland und in Dänemark und in Deutschland und wo sie überall waren. In der Schweiz sogar, da gibt es auch einige Separatistenführer und Figuren, die dahin geflohen sind. Kein Land hat Spanien eine Geste gemacht. Ja, wir werden euch helfen, wir liefern die aus. Das heißt, das Misstrauen in die spanische Justiz und in die spanische Vergangenheit ist sehr tief und sehr verbreitet in Europa. Und man sagt ja auch immer, und das haben die Separatisten ja auch immer auf ihre Fahnen geschrieben, guckt, Spanien ist faschistisch, guckt doch mal, da ist Franco immer noch, der wird geehrt. Und das ist wirklich ein Imageproblem, das Spanien im Ausland hat, das soll man nicht unterschätzen. Wenn die Regierung Sanchez jetzt anfängt, dieses Imageproblem zu lösen, dann kann man nur Applaus spenden, es wäre aber nur ein erster Schritt. Der andere Schritt wäre dann auch, die kriminellen Gerichtsurteile der frankistischen Siegerjustiz aufzuheben und alle, aber wirklich auch alle republikanischen Opfer der Rachejustiz Frankos zu rehabilitieren. Das wäre der nächste Schritt und der würde auch noch ein paar neue Schritte einleiten. Es wäre also ein Heilungsprozess, der hier in Gang käme. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wenn ich der Pedro Sanchez wäre, würde ich noch ein Argument für die Dringlichkeit anführen, weil dieses Mausoleum da in Valle de los Caídos ist ja eben nicht nur zu einer Pilgerstätte geworden für die nostalgischen Franco-Anhänger und andere Faschisten aus dem In- und Ausland, sondern eben auch zu einer großen Touristenattraktion. Ich glaube, da kommen jedes Jahr bis zu einer 500.000 Touristen hin. Ja. Und eben nicht nur zum 20. November, dem Todestag von den beiden bekanntesten Begrabenen dort, sagen wir mal, sondern das ganze Jahr über. Ne? Und wer da auch hingeht, immer noch, aber auch schon, wo er noch spanischer Innenminister war, von der PP natürlich, Josep Fernández Díaz, der geht da immer gerne hin zum Beten auch. Ne? Also das wäre doch einfach ein weiterer Grund für die Dringlichkeit. Genau. Kurz nach 11 Uhr Mittag. Sie hören Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Eine Sendung in deutscher Sprache über Geschichte, Politik und Kultur. Am Mikrofon Detlef Jeskatz und am Mikrofon 2 Herr Werner Kuhn, Ehrendoktor der Niemandsland-Akademie. Später im Kulturblock werden wir über einen Film berichten, der gerade in Deutschland in die Kinos kommt. Es ist ein Film über einen DDR-Liedermacher, den Liedermacher Gerhard Gundermann. Und bevor wir den Katastrophenblock bringen, hier ein Lied von Gundermann. Es kommt der Tag. Da sind die Kleinen groß und die Großen werden tot sein. Es kommt der Tag, da schweigen all die Sänger und die Steine werden schreien. Und ich kehre zurück auf ein Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Und ich kehre zurück auf ein Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Es kommt der Tag, da brechen in die müden Städte wilde Wasser ein. Es kommt der Tag, da wird jeder alte Kahn ein Schiff voller Piraten sein. Und ich kehre zurück auf ein Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Und ich kehre zurück auf ein Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 25. August 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Aktualität. Spanischer Kabinettsbeschluss. Gebeine von Franco sollen jetzt umgebettet werden. Das Mausoleum von Spaniens Ex-Diktator Franco ist ein Mammutbau. 20.000 Zwangsarbeiter mussten dafür schuften. Nun hat die sozialistische Regierung entschieden, die Umbettung seiner Gebeine zu forcieren. Er nannte sich Führer Spaniens von Gottes Gnaden. Francisco Franco. Das Grab des Ex-Diktators ist seit Jahren Gegenstand politischer Debatten. Nun hat das Kabinett also in Madrid ein Dekret beschlossen, wie wir gerade auch kommentiert hatten, mit dem die Umbettung der Gebeine des faschistischen Machthabers erleichtert werden soll. Dieses sieht die Änderung eines bestehenden Gesetzes vor, um die Pläne zu legalisieren und juristischen Widerstand vor allem der Familie Franco aus dem Weg zu räumen. Allerdings muss das Dekret noch vom Parlament verabschiedet werden. Dies soll voraussichtlich im September geschehen. Es wird also ein heißer Herbst werden hier in Spanien. Spaniens sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez hatte sich bereits kurz nach seiner Amtsübernahme im Juni für eine baldige Exhumierung Francos ausgesprochen. Dessen Leichnam liegt seit über 40 Jahren in einem riesigen Mausoleum nordöstlich von Madrid begraben. Die Anlage mit ihren 155 Meter hohen Kreuz gilt bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des Diktators und Rechtsextreme. Vizeregierungschefin Carmen Calvo sagte nach der Kabinettssitzung mit Blick auf das Dekret: Wir tun dies, weil wir an die Zukunft denken und an die jüngeren Menschen, damit diese bessere ethische und moralische Bedingungen vorfinden und so etwas nie wieder passiert. Das Dekret solle für ein Jahr gelten, was genügend Zeit sei, um die Umbettung durchzuführen. Das Vorhaben war bisher an juristischen Fragen und dem Widerstand der Familie gescheitert. Sowohl die konservative Volkspartei PP als auch die liberalen Ciudadanos haben angekündigt, das Dekret im Parlament nicht zu unterstützen. PP-Chef Pablo Casado nannte es unverantwortlich, bereits geheilte Wunden wieder aufzureißen. Was weiß dieser Mann von geheilten Wunden, fragen wir uns hier im Niemandsland. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Sánchez mit Hilfe kleinerer Parteien die nötige, einfache Mehrheit erhält. Die Debatten um das Mausoleum, das von 1940 bis 1959 von 20.000 republikanischen Zwangsarbeitern in den Fels getrieben wurde, dauert seit Jahrzehnten an. Neben Franco sind dort mehr als 30.000 Kämpfer und Soldaten begraben, die auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkriegs, der ging von 1936 bis 1939, gefallen waren. Bleiben wir beim Thema Rechtsextreme und Faschisten. Leipzig. Nach den schweren Krawallen von Hooligans und Rechtsextremisten im Leipziger Stadtteil Konnewitz vor mehr als 2,5 Jahren müssen 2 Angeklagte ins Gefängnis. Das Amtsgericht Leipzig verurteilte die 26 Jahre alten Männer am Donnerstag wegen Landfriedensbruchs und in einem besonders schweren Fall zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten ohne Bewährung. Hooligans und Mitglieder der rechten Szene hätten sich verabredet, um am 11. Januar 2016 randalierend durch den linksalternativen Stadtteil Konnewitz zu ziehen, sagte Richter Markus Pirk. Bleiben wir bei faschistischen Diktaturen. In Saudi-Arabien droht eine Aktivistin die Hinrichtung wegen Achtung der Teilnahme an Demonstrationen und deren Dokumentation. In saudi-arabischen Gefängnissen sitzen derzeit 5 Menschenrechtler ein, die zum Tode verurteilt werden sollen. Eine von ihnen ist Israa Al-Ghomgham, nach Angaben von Human Rights Watch und Amnesty International die erste weibliche Aktivistin, der aufgrund ihrer politischen Bemühungen die Todesstrafe droht. Al-Ghomgham war im Dezember 2015 zusammen mit ihrem Mann während einer nächtlichen Razzia festgenommen worden und sitzt seither in sogenannter Untersuchungshaft. Im Oktober müssen sich die Angeklagten erneut vor einem speziell für Terrorismusangelegenheiten eingerichteten Gericht verantworten. Al-Ghomgham hatte sich insbesondere für die Rechte der Schiiten eingesetzt, die in der streng wahhabistisch-sunnitischen Monarchie anhaltender Benachteiligung und Verfolgung ausgesetzt sind. Die Aktivistin war Anfang 2011 während der Massenproteste im Osten des Landes ins Visier des Regimes geraten, wo sie das Ende der systematischen Diskriminierung gegen die schiitische Bevölkerung und die Freilassung politischer Gefangener forderte. Das heißt, beim nächsten Panzerdeal, den die deutsche Bundesregierung mit Saudi-Arabien vornimmt, sollte Angie, unser Menschenrechtsengel, den Namen dieser Frau ganz oben auf ihre Forderungsliste setzen. Und zwar schnell, Angie. Das heißt, tausch einen Panzer gegen die Freiheit dieser Frau. Was für ein schöner Sonntag. Gucken wir mal, was aktuell in den Tagesnachrichten ist. Hören wir die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag, dem 25. August 2018. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Waldbrand in Brandenburg noch nicht gelöscht. Nach Angaben der Polizei stehen noch immer etwa 300 Hektar Land in Flammen. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Merkel beendet Kaukasusreise. Zum Abschluss ist die Kanzlerin nach Aserbaidschan weitergereist. In der Hauptstadt Baku wurde sie von Präsident Aliyev empfangen. Zentrales Wirtschaftsthema dürften Gaslieferungen in die EU sein. Die EU will dadurch unabhängiger von Russland werden. Debatte um allgemeine Dienstpflicht. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat sich dafür ausgesprochen, dass auch Asylbewerber in Deutschland ein Dienstjahr absolvieren sollen. Dies würde der Integration dienen und die Akzeptanz von Flüchtlingen erhöhen, sagte sie der Funke Mediengruppe. Erfolgreicher Start für den Titelverteidiger in die Bundesliga-Saison. Rekordmeister Bayern München schlug Hoffenheim mit 3:1. Die Tore für die Bayern erzielten Müller, Lewandowski und Robben. Für Hoffenheim traf Schollei. Trauer um Showmaster Dieter Thomas Heck. Der langjährige Moderator der ZDF-Hitparade starb vorgestern im Alter von 80 Jahren. Das teilte ein Anwalt der Familie am Abend mit. Heck war jahrzehntelang in Radio und Fernsehen präsent. Das Wetter. Heute mal freundlich, mal dichte Wolken mit Regen. Im Norden und Westen auch kurze Gewitter. 14 bis 22 Grad. Naja, auch in Deutschland sind die Temperaturen jetzt ein bisschen runtergegangen. Unter 30 Grad überall und zum Teil sogar unter 20 Grad. Das kann man begrüßen. Wir hoffen auf Regenfälle, besonders in Brandenburg, um die Waldbrände zu löschen. Erfurt. Unternehmer haben es künftig leichter, Bilder von Überwachungskameras als Beweis in Kündigungsschutzverfahren einzusetzen. Das Bundesarbeitsgericht BAG in Erfurt entschied am Donnerstag, dass Aufnahmen von offen angebrachten Kameras, etwa in Geschäften, nicht täglich kontrolliert werden müssen, um als Beleg für Diebstähle von Mitarbeitern zu dienen. Im verhandelnden Fall durfte ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen so lange mit der Auswertung warten, bis er dafür einen berechtigten Anlass sah, urteilten die Richter. Sie kippten damit eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm. Konkret ging es um die Frage, ob 6 Monate alte Videobilder als Beweis für eine fristlose Kündigung statthaft sind. Die LAG hatte das mit Verweis auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte verneint. Berlin. SS-Mann erhielt Hilfen für Faschismusopfer. Ja, sowas gibt's auch. Man weiß ja, dass Taliban-Kämpfer und Folterer aus Syrien Asylgelder in Deutschland bekommen haben. Auch SS-Männer haben Gelder als Faschismusopfer bekommen. Der aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland abgeschobene SS-Mann lebte offenbar nach Kriegsende in einem Lager für Überlebende der Nazi-Verfolgung und erschlich sich Unterstützungsleistungen. Das geht aus historischen Dokumenten zur sogenannten Displaced Persons DP im Archiv des internationalen Suchdienstes ITS in Bad Areusen hervor, wie die Bild-Zeitung berichtete. Forschungsleiter Henring Borgreffe sagte dem Blatt, dass Yakif Palich seit Juli 1945 zunächst in einem DP-Camp in Bamberg und später in einem Resettlement Center in Schweinfurt gelebt hatte. Pallich habe Unterstützung für die Auswanderung in die USA erhalten. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Der große Skandal, der die letzten Tage die deutsche Öffentlichkeit wirklich erschüttert, ist der Angriff der Polizei gegen ein ZDF-Team. Achtung, das ZDF, das ist keine kleine linke Freak-Tageszeitung oder ein kleiner linker Radiosender, sondern das ist Staatsfernsehen. Nach dem Polizeieinsatz bei einer Anti-Merkel-Demo in Sachsen gibt es Klärungsbedarf. Der Ministerpräsident will die Diskussion versachlichen. Er hat sich mittlerweile sogar entschuldigt. Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts LKA, der am letzten Donnerstag als Pegida-Demonstrant den viel kritisierten Polizeieinsatz gegen ein Journalistenteam des ZDF ausgelöst hat, ist offenbar im Ermittlungsdezernat für Wirtschaftskriminalität tätig. Ich weiß nicht, Werner, ob du die Bilder gesehen hast von diesem Typen. Ja. Das ist so ein richtiger, wie soll man den nennen? Der sieht wirklich, der entspricht auch leider, oder weiß ich nicht, ob man da leider sagen soll, einem Klischee, nämlich dem Klischee des vollgefressenen Wutbürgers. Wir erinnern uns damals alle an Hoyerswerda, dieser Freak mit der vollgepissten Trainingshose, der da am Straßenrand stand und den Hitlergruß machte. Und so einen Eindruck macht dieser Typ eigentlich auch, oder? Ja, das finde ich ganz interessant. Allerdings der da von Lichtenhagen damals, der da sich vor Begeisterung in die Hose gepinkelt hat und dann fotografiert wurde, wo das Asylbewerberheim, hauptsächlich Vietnamesen, von einem rechten Mob angezündet wurde. Und der jetzt da, wo war das? Erfurt, glaube ich, oder irgendwo in Sachsen. Sachsen natürlich, wo denn sonst? In Sachsen, nicht wahr? Ja. Und der ist hier, der ist vielleicht nicht Alkoholiker oder nur Freizeitalkoholiker, das weiß man nicht. Dann hat er so ein schwarz-rot-goldenes Hütchen über seinem etwas rundlichen Gesicht, also eher so, wie würde ich sagen, Freizeitalkoholiker, der dann, wenn er beim Landeskriminalamt fertig ist mit der Arbeit, der dann noch mit den Kollegen ein oder zwei oder drei Biere schluckt vorm Abendessen. Ja, und der tut dann treu und brav, kommt auf den Kameramann zu und sagt, aufhören zu filmen und so, ja. Und der war eben dort in seiner Freizeit bei diesem Pegida-Aufmarsch. Und dann war da noch einer, ein bekannter Rechter auch, den Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber der schon öfter aufgefallen ist. Bei solchen Sachen hat sich auch noch eingemischt und dann die Polizei war ganz klar, diese gegenseitigen Sympathien zwischen Polizei und diesen Rechten haben die dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang oder so die ZDFler da nicht filmen lassen. Schlimm ist auch, dass der sogenannte Mitarbeiter, Zugriff auf Ermittlungsunterlagen aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität und auch aus anderen Bereichen hat. Abschluss der Meldung! Und das Ministerium hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass es sich bei dem Pegida-Demonstranten mit Deutschlandhut, der dem ZDF-Team lautstark verboten hatte, ihn zu filmen, um einen Tarifangestellten des sächsischen Landeskriminalamts handle. Also, schlimmer kann es gar nicht sein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte noch am Nachmittag auf Twitter erklärt, der Hashtag Polizei, der eine Nähe zwischen Polizei und Pegida suggeriert und bereits seit Tagen zu diesem Fall verwendet wurde, sei unverantwortlich. Achtung, der langte Pferdpolz des Herren Menschen sagt. Gut, wir sagen nur Sachsen. Kommen wir zu einer guten Nachricht. Die gute Nachricht lautet, Rentenreserve steuert auf neuen Rekord zu. Ob man es glaubt oder nicht. Thema Soziales. Die Reserven der gesetzlichen Rentenkasse werden Ende 2018 voraussichtlich, Achtung, ein Rekordhoch erreichen. Werner, das riecht nach Rentenerhöhung. Das schreit nach Rentenerhöhung. Nach neuen Schätzungen der Deutschen Rentenversicherung Bund steigt die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage bis Ende Dezember auf rund 37,3 Milliarden Euro. Da wollen wir aber ein Stück abhaben von diesem Kuchen. 37,3 Milliarden Euro. Ende Juli lag die Rücklage bei 34,1 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung erklärt die Rentenversicherung mit dem stabilen Arbeitsmarkt, denn der Anstieg der versicherungspflichtigen Beschäftigten lässt die Beitragseinnahmen sprudeln. Ein schönes Wort, wenn man von Rentenkassen hört und dann kommt das Verb sprudelt, da sprudelt es. Da wollen wir aber eine Flasche drunter halten oder einen Auffangbehälter, um von dem Sprudelgeld was abzukriegen. Die Pflichtbeiträge aus Erwerbsarbeit kletterten in den ersten 7 Monaten des Jahres auf rund 120 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 4,4%. Allerdings wird die Entspannung von überschaubarer Dauer sein. So belasten die Reformen der vergangenen Legislaturperiode, wie die Mütterrente oder die Rente mit 63, die Rentenkassen stark. Im Jahr 2023 muss der Beitragssatz von derzeit 18,6% des Bruttolohns angehoben werden, wie die Rentenversicherung prognostiziert. Ja, gute Nachricht. Das freut mich sehr für die grauen Panther in Deutschland. Aber wir beide, wir kriegen unsere Rente ja leider hier in Spanien. Da sieht es genau andersrum aus. Da ist die Rentenkasse der Rentenfonds so leer wie nie, wurde jahrelang geplündert, hauptsächlich von natürlich von Rajoy, von dieser Rajoy-Regierung, von der PP. Also wir beißen ins Gras. Und in die Zuckerbrote. Das wollen wir es auch nicht nehmen lassen, weil nur Gras beißen ist schlecht. Kommen wir zum Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Menschenrechte. Es geht um den sogenannten Ausnahmezustand. Hier kann man sogar mal die FDP loben. Die loben wir nie, oder? Ich weiß nicht, ob wir in der Niemandsland-Sendung jemals einmal auch nur die FDP gelobt haben oder hätten. Naja gut, aber manchmal schimmert es so ganz leicht durch. Also wenn man genau hinguckt, gibt es immer noch, so sehr es einen wundert, bei der FDP so kleine Reste von der FDP. Walter Scheel, der Geist Walter Scheel. Theodor Heuss. Und Theodor Heuss, wo richtig. Die wirklich noch im Kopf hatten, dass die Rechte des Bürgers gegen den Staat verteidigt werden müssen. Ne? Hier haben wir eine Meldung dazu. Die FDP stemmt sich gegen ein bundesweites Musterpolizeigesetz nach bayerischem Vorbild. Es würde den Ordnungskräften erlauben, Menschen über mehrere Wochen in Gewahrsam zu nehmen, noch bevor diese eine Straftat begangen hätten. Eine solche Präventivhaft sei mit der Verfassung kaum vereinbar, sagt Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Mit dem Musterpolizeigesetz droht der Ausnahmezustand zur Regel zu werden. Kuhle weist darauf hin, dass der Staat mit § 89a des Strafgesetzbuches Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schon seit 2009 die Möglichkeit habe, Gefährder vor einem möglichen Anschlag zu inhaftieren. Entsprechend beantragte der Generalbundesanwalt in bislang 40 Verfahren gegen 56 Beschuldigte Untersuchungshaft. In 28 Fällen ordnete ein Richter die Haft auch an. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Bevor der Gesetzgeber die Bürgerrechte weiter einschränkt, sagt der FDP-Mann, sollen diese Möglichkeiten evaluiert und ausgenutzt werden. Klassenkampf von oben nach unten, den kennen wir. Der Klassenkampf von oben nach unten kann aber auch manchmal schief gehen. Die Vorstände und Topmanager von Volkswagen geraten immer stärker ins Visier der ermittelnden Staatsanwälte. Damit rächt sich ihr Versuch, die Verantwortung für den Dieselskandal auf Techniker und Mitarbeiter unterer Ebenen abzuwälzen. Die Kleinen unter uns sind schuld, die haben das alles verbockt, haben die Manager bisher behauptet. Damit sind sie bisher durchgekommen, aber nun geht's andersrum. Ein hoher Manager des VW-Konzerns wurde nämlich verhaftet. Grund war einmal mehr die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Sie hatte kurz zuvor Einblick in die Akten eines der größten Betrugsverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte gewährt. Rund 80 Aktenordner, digitalisiert und kopiert auf jeweils 2 silberfarbenen DVDs, hatten die Ermittler an die Verteidiger der Beschuldigten in dem VW-Betrugsverfahren verschickt. Es sind Dutzende Vernehmungsprotokolle, Auswertungen von tausenden beschlagnahmten Mails, Protokollen und Notizen, Stellungnahmen von Sachverständigen und deren rechtliche Würdigung. Zusammen ergibt sich daraus ein klares Bild der Affäre. Es ist das Bild eines Betrugs, der über Jahre hinweg minutiös geplant wurde und der bis in die höchsten Managerkreise hinauf bekannt war. Es zeigt einen Konzern, der seine Kunden und auch die US-Behörden systematisch belog. Vor allem aber zeigt es Manager mit Millionengehältern, die nach dem Aufdecken des Skandals versuchten, die Verantwortung auf eine kleine Gruppe von Technikern auf den unteren Ebenen abzuwälzen. Das war nicht nur schäbig, sagen mit dem Fall betraute Juristen, sondern es war wohl auch ein taktischer Fehler. Denn genau diese Mitarbeiter packen nun aus, belasten nun das VW-Spitzenmanagement. Die sagen was, wir sollen jetzt den Kopf hinhalten für diese Gauner da oben, jetzt packen wir auch aus. Bisher hatte man sie zum Schweigen gebracht. Nach Recherchen des Spiegel haben sich 4 Beschuldigte entschieden, für ihr Schweigen gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu brechen. Im Kern stimmen ihre Aussagen darin überein, dass Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und sein Nachfolger dies, so heißt der Mann, sein Nachfolger dies, frühzeitig und umfassend über die Umschaltsoftware in US-Dieselfahrzeugen und über drohende Strafzahlungen informiert worden seien. Trotzdem sollen die US-Behörden später weiter hingehalten und die Aktionäre nicht rechtzeitig informiert worden sein. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse gehen Verfahrensbeteiligte davon aus, dass Winterkorn auf jeden Fall mit einer Anklage rechnen muss. Wahrscheinlich auch der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Pötsch und möglicherweise auch der erst vor 4 Monaten zum Konzernchef aufgestiegene Dies. Wir sagen gut so, ins Gefängnis mit Ihnen und die geklauten Millionen an Entschädigungen zurückzahlen und diese Leute enteignen und mit Schandhüten über den Gefängnishof treiben. Ja, es war genau dieser Dietz jetzt, also der neue Chef, der dann mit diesem Wissensvorsprung von, weiß ich mehr, 2, 3, 4 Tagen bevor die Kurse gefallen sind, noch schnell seine Aktien verkauft hat. Ja. Also noch Insiderwissen zu Spekulationszwecken genutzt, das ist auch ein verbotener Akt. Und so weiter und so weiter. Aber was ist für diese Leute verboten? Naja, genau. So schlau sind sie halt, unsere fähigen Unternehmer und Direktivos und Vorstände. Ne? Intelligent, erfolgreich, so. Irgendwie muss man das ja belohnen. Ja, ja, die denken, die Welt ist dumm. Die anderen sind dumm und haben Angst vor uns. Und davon lebt ihr ganzes korruptes System. Washington, die USA haben den früheren SS-Mann Jadip Balich, der Aufseher im Konzentrationslager Trawiknę im besetzten Polen war, nach Deutschland abgeschoben. US-Präsident Donald Trump hatte die Abschiebung des heute 95-Jährigen zur Priorität gemacht, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Wir hatten vorhin von diesem Mann berichtet, der hatte nämlich sich Leistungen erschlichen als Holocaust-Opfer. Gegen Palich werde es in der BRD zunächst keine neuen Ermittlungen geben, sagte der leitende Oberstaatsanwalt der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Jens Rommel, am Dienstag in Ludwigsburg. Das gegen ihn geführte Verfahren wegen Beihilfe zum Mord war 2016 aus Mangel an Beweisen von der Staatsanwaltschaft Würzburg eingestellt worden. Schauen wir mal auf den Kontinent Südamerika. Brasilien, Lula legt in Umfragen weiter zu. Der inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva legt in den Umfragen weiter zu. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung wollen bei der Präsidentenwahl Anfang Oktober 37% der Stimmberechtigten für den ehemaligen Staatschef votieren. Auf dem zweiten Platz liegt der ultrarechte Ex-Militär Jair Bolsonaro mit 18% der Stimmen. Die frühere Umweltministerin Marina Silva kommt demnach auf 6%. Ob Lula allerdings tatsächlich antreten kann, muss das oberste Wahlgericht entscheiden. Sollten die Richter ihm die Kandidatur verweigern, wird für Lulas Arbeiterpartei PT Fernando Haddad ins Rennen gehen. Als Vizepräsidentin wurde Manuela Dávila von der Kommunistischen Partei Brasiliens, PCdoP, nominiert. Er hat sich aufgebaut, er hat sich eingesaut. Wir sind hineingeboren und jetzt haben wir da oben alles. Wir haben's nicht geplant, wir haben's nicht bedacht. Wir haben's nicht aufgeräumt, wir haben's nicht eingezäumt. Wir sind hineingeboren und jetzt haben wir's auf alles. Wir durften nicht ertragen und hielten's doch hier aus. Wir hatten nur noch Klagen und brachen doch nicht aus. Wir hatten nichts zu sagen und hatten aber doch kein anderes Zuhause. Es ist doch mein Land. Und es ist auch kein Land, auch in diesem Streitland sind wir beide daheim. Es ist mein Land, und es ist auch mein Land, auch in diesem Streitland sind wir beide daheim. Wir haben's nicht zerrissen, wir haben's nicht beschissen. Wir haben sie aufgebaut, wir haben sich eingesaut, wir sind hineingeboren und jetzt haben wir's auf alles. Wir haben's nicht beleidigt, wir haben's nicht verteidigt, wir haben's nicht geführt und jetzt haben wir's umgerührt. Wir sind hineingeboren und jetzt haben wir's auf alles. Wir haben schon gesessen und haben's fast verkauft und fast verfressen. Und fast versaut, wir haben's fast vergessen und haben aber noch kein anderes Zuhause. Es ist noch mein Land, und es ist auch Steinland. Auch in diesem Steinland sind wir beide daheim. Es ist mein Land, und es ist auch Steinland. Auch in diesem Steinland. Arbeiterheld der Gegenkultur und Stasi-Informant. Andreas Dresen porträtiert den Liedermacher Gerhard Gundermann. In dem Film Gundermann, der am gestrigen Donnerstag, am vorgestrigen Donnerstag in Deutschland anlief, sieht die DDR anders aus als in den meisten deutschen Filmen und hört sich auch anders an. Poppige Farben statt Einheitsgrau, Trubel statt Stille. Der Film zeigt ein Land im Aufbruch und einen Helden, der wie ein Hippie durch die Gegend tingelt und das Maul aufreißt, um für einen besseren Sozialismus zu kämpfen. Ja, das glaubt niemand. Sowas hätte es ja nie gegeben. Die DDR war doch nur Unterdrückung und grau und die Leute haben sich da gelangweilt und wollten alle in den Westen. Haha, stimmt aber nicht. Gundermann hat immer vom Gegenteil gesungen, hat immer davon gesungen, dass beides da war. Gerhard Gundermann, 1998 im Alter von 43 Jahren gestorben, wird im Osten Deutschlands noch heute verehrt, während er im Westen fast unbekannt geblieben ist. Er sang schwermütige Songs über das Leben, die Liebe und den Tod. Sie waren durchdrungen von Gundermanns Erfahrungen als Baggerfahrer im Lausitzer Braunkohletagebau. Wer hat nicht die Bilder gesehen, wo Gundermann da auf einem riesigen Bagger sitzt? Der Bagger ist wirklich gigantisch, wie ein Science-Fiction-Monster sieht er aus, und da vor sich hin baggert. Er war der rebellische Arbeitersänger des Arbeiter- und Bauernstaates. Gundermann spitzelte allerdings auch für die Stasi. Von 1976 an berichtete er über Freunde, Kollegen und Mitarbeiter seiner Band. 1984 beendete die Stasi die Zusammenarbeit und setzte nun Spitzel auf ihn selber an. Das ist natürlich ein toller Witz. Wer ist Dudek? Warum bist du im Gefängnis? Diesen Witz gab es über den Sozialismus. Ich bin im Gefängnis, sagt er. Eine drei Männer treffen sie im Gefängnis. Ich bin im Gefängnis, weil ich für Dudek demonstriert habe. Und du? Ich bin im Gefängnis, weil ich gegen Dudek demonstriert habe. Und du? Fragen sie den Dritten. Ich bin Dudek. ...1995 gestand Gundermann die Tätigkeit als IM bei einem Konzert in Berlin ein. Sehr mutig. Regisseur Dresen, 1963 in Gera geboren, hörte erstmals von dem Sänger, als er selbst noch zur Oberschule ging. ...1983 lief im DDR-Fernsehen ein Gundermann-Porträt. Ein erstaunliches Dokument. Unverblümt sprach Gundermann die Mängel der Planwirtschaft und die Fehler der Genossen an. Die Ausstrahlung des Porträts nährte die Hoffnung, dass in der DDR Raum für Individualisten sein könnte. Gundermann sagte, was er dachte. Die Sätze fielen aus ihm raus, meinte Dresen. Die Stasi bemängelte an Gundermann, dass er Schwierigkeiten habe, die Unwahrheit zu sagen. Achtung! Die Stasi bemängelte an Gundermann. Er könne keine Unwahrheit sagen. Er war ein einziges Störfeuer und ging vielen Leuten auf die Nerven, sagt Dresen. Ich mag Idealisten, die überall anecken. Gundermann war besessen von dem Gedanken, die Welt besser zu machen. Das ganze Leben war für ihn ein einziger Kampf. Deswegen war er vielleicht mit 43 tot, ausgebrannt. Ich habe hier den Filmtrailer, da hören wir jetzt mal rein. Gundermann, ein Film von Andreas Dresen. Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus. Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kann rein und raus. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Und ich habe keine Zeit mehr, Rolf. Ich muss irgendwie noch wagen. Frühschicht. Ciao. Den Enden meine Treue. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Na, du willst mich ja nicht. Und wenn doch? Ja, ich stell dich nicht mehr. Es hat einen Unfall gegeben. Es gab ihn tot. Ich hab euch das gesagt. Ich hab euch das gesagt. Willst du denn immer gegen den Strom schwimmen? Wenn's sein muss. Aber das ist doch kein Leben, du. Das könnte so ein schönes Land sein. Es ist ein schönes Land. Ich war Kommunist. Man kann auch Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein. Ich werde nicht um Verzeihung bitten. Aber mir selbst kann ich das nicht verzeihen. Schämst du dich für mich? Ich bin bei dir. Was wird das? Na, ich guck einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube. Ja, ziemlich beeindruckend. Allein der Trailer gibt schon so viele Tipps, was für ein toller und zerrissener und widersprüchlicher Mensch dieser Gundermann war, dass man Lust bekommt, den Film ganz zu sehen. Gundermann war Workaholic. Nach seinen Auftritten stieg er meist sofort in den Wagen, fuhr zum Tagebau, setzte sich in den Bagger und schob die Frühschicht. Erst die Seele aus dem Leib singen, dann die Kohle aus der Erde holen. Im Bagger hatte er meist ein Diktiergerät dabei, um Songtexte festzuhalten, Songideen. Stundenlang haben sich Dresen und sein Hauptdarsteller Scheer diese Bänder angehört. Gundermanns Stimme, die Textfragmente, dazu das Dröhnen des Baggers, da spüre man eine archaische Kraft. Dresen und sein Kameramann Andreas Höfer gewinnen Gundermann und seinem Bagger Bilder von majestätischer, schrecklicher Schönheit ab, schreibt der Spiegel in einer Kritik zu diesem Film in der Ausgabe von dieser Woche. Sie zeigen die gigantische Maschine in einer Mondlandschaft, die sich bis zum Horizont erstreckt. Größere Bilder von der DDR hat man noch nie gesehen. Traurigere auch nicht. Ja, man bekommt Lust, diesen Film zu sehen, oder? Den ja, mal anders. Stimmt. Aber der ist ja in Deutschland jetzt angelaufen, oder? Der Film. Ja, bis er hierher kommt, wird es ja noch eine Weile dauern, aber scheint ein ganz interessanter Typ zu sein, dieser Gundermann. Wir beide haben ja auch was mit dem gemeinsam. Ne? Wir können ja auch keine Unwahrheiten sagen, das können wir einfach nicht. Ist schwer. Wenn wir Unwahrheiten sagen, dann wird uns sofort übel und wir verdrehen die Augen nach oben und fangen an, nicht mehr sprechen zu können. Man bekommt eine Sprechhemmung. Ja, aber wie sich das so angehört hat, also ich werde mir den bestimmt angucken, scheint ja wirklich ein Mann von linkem Schrot und Korn zu sein, dieser Typ. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda. Kontrabanda. Was hast du denn auf deiner Agenda? Auf ja, deiner Film- auch ein Agenda? Film, der noch nicht angelaufen ist, aber jetzt bald, aber hier in Spanien nur erstmal anlaufen wird. Das ist ein Film, der heißt Der Fotograf von Mauthausen. Ah, ja. Also dort waren ja hauptsächlich Spanische, gab es da spanische Inhaftierte, die ausgeliefert wurden an die Nazis, hauptsächlich von Frankreich aus, die nach dem Bürgerkrieg nach Frankreich geflohen waren. Und sehr viele Spanier dort in Mauthausen. Und einer davon hat dann heimlich fotografiert das Leben da im KZ und hat dann die Filme versteckt oder irgendwie die rausgeschmuggelt und darüber geht der Film. Ja. Aber KZs haben wir ja glücklicherweise heute nicht mehr. Heute haben wir in Deutschland nur noch, wie nennen sie das jetzt, diese Lager, Transitzentren. Ja. Und aber irgendwie gibt's ja doch einen Zusammenhang und da geht jetzt so ein parlamentarischer Staatssekretär vom Innenministerium her, ein gewisser Stefan Mayer, CSU, und sagt, Transitzentren sind keine Gefängnisse. In den Zentren kann sich jeder frei bewegen, raus darf aber niemand. In Mauthausen Todo está preparado para impresionarte. Wir sehen hier den Trailer des Films. Schreckliche Bilder wurden da nachgestellt vom KZ Mauthausen, wie die Gefangenen ankommen, wie sie eingeschüchtert werden, wie sie nackt stundenlang im Schnee stehen müssen, wie sie die Leichen beseitigen müssen. Die ermordeten Genossen und Freunde in Mauthausen waren ja vorzüglich Spanier und republikanische Gefangene interniert. Und man sieht hier wirklich sehr bewegende Bilder aus dem Steinbruch. Da gibt es noch eine kleine Anekdote, gerade zu diesen Szenen, wo die Inhaftierten dann gefilmt werden bei den Dreharbeiten jetzt zum Film. Und also ich weiß, dass dann die, da war es relativ kalt, wo der Film gedreht wurde, und die mussten dann natürlich in Unterhosen da dann dastehen und einige auch nackt, und dann diese Komparsen, die Häftlinge spielten, die haben dann die mit Unterhose in der Kälte standen, die haben 50 Euro pro Tag bekommen, und die ganz nackt da stehen mussten, die haben 150 Euro bekommen. Das war dann die Erkältungs-, Unterkühlungs- und Grippezulage. Der Film scheint sehr beeindruckend zu sein. Wie gesagt, der Trailer lief jetzt auch im spanischen Fernsehen, oder auf TV3 wurde der gezeigt, und der macht wirklich einen sehr interessanten Eindruck. Besonders eine Szene ist sehr aufwühlend, wo ein Kind in Nazi-Uniform, der Sohn von irgendeinem SS-Offizier, ein 6-Jähriger mit der Pistole auf den Protagonisten zielt. Mauthausen. Der Fotograf von Mauthausen, El Fotografo de Mauthausen. Übrigens, eine Frau ist die Regisseurin, Mar Tarragona. Der Film wurde übrigens hier in Spanien, hier in Barcelona gedreht. So langsam müssen wir uns verabschieden. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, den ich heftig empfehlen könnte. Ken Loach, Root Irish, der ist schon ein bisschen älter, aber ich habe ihn mir auf DVD angeguckt und kann nur sagen, hallo. Beeindruckend, es geht um die Aufarbeitung des Irakkriegs, Root Irish von Ken Loach. Die besten Freunde Fergus, gespielt von Mark Womack, und Frankie, gespielt von John Bishop, haben beide im Irak als Spezialsicherheitskräfte gearbeitet, wobei Frankie getötet wurde. Spezialsicherheitskräfte heißt Privatarmee und Konvois sichern. Fergus ist außer sich, denn er vermutet, dass Frankies Tod kein Zufall war. Ihm fällt ein Mobiltelefon in die Hände, das Frankie bei dem tödlichen Übergriff in die Hände fiel. Why don't you come with me to Iraq? No, lad, no. I said to me, I'm staying. 10 grand a month, tax free. One phone call, you can be with me. 500, I think it's important that you all understand that Root Irish is the most dangerous road in the world. Das heißt, das Handy, das Frankie gekriegt hat, kriegt nun sein Freund. Fergus glaubt an eine Verschwörung und unternimmt alles, dies zu beweisen. Das stößt schnell auf Widerstand. Der Film, obwohl über den Irakkrieg spielend, handelt zu 90% in Liverpool. Interessant. Root Irish gehört nicht zu den allerbesten Filmen von Ken Loach. Dafür erinnert das Werk dann doch zu sehr an manche mittlerweile herausragenden britischen TV-Krimis. Aber was zeigt, auf welch hohem Niveau diese Produktionen mittlerweile zumindest zum Teil angelangt sind. Aber es ist lohnenswert, die Gemeinheit und den Schmutz und die Sinnlosigkeit des Irakkriegs noch einmal deutlich zu machen. Ken Loach. They were just in the wrong place at the wrong time. Frankie was never in the wrong place at the wrong fucking time. Meine Damen und Herren, wir müssen raus aus der Sendung. Werner, Abschiedsworte? Ja, gut, also Ausblick auf nächste Woche. Natürlich wird weitergehen diese Ausgrabungsgeschichte vom Valle de los Caídos. Und das Argument der Rechten, wie gesagt, nicht nur von den politischen Parteien Ciudadanos und PP, sondern auch von den Faschisten natürlich, das Argument von denen ist eben, ja, lassen wir die Toten ruhen, da werden alte Wunden aufgerissen. Das ist natürlich völlige Idiotie, sowas zu sagen. Die sind noch offen. Genau, die sind überhaupt nie verheilt geworden durch die Politik, durch diese Transition da, die eben wirklich im Grunde keine radikale Transition war und durch die nachfolgende Politik dann von der PP und auch diese lasche Haltung von den Sozialisten. Aber gut, in diesem Fall hat unser sozialistischer Präsident Pedro Sánchez also wirklich unsere volle Unterstützung. No pasarán. Tschüss Werner, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, werden Sie glücklich, haben Sie ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Derweil können Sie im Podcast diese Sendung nachhören, etwa ab Montag im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, agur, adeu. Wo nichts verloren wird, ist nicht zu finden. Wer sich wärmen will, muss erstmal frieren. Du hast meine Unschuld kassiert, gib mir dafür deine Hand. Wir hatten nichts als unsere Ketten zu verlieren und unser Land. Die Letzten werden die Ersten sein. In den Momenten, wo die Blätter sich wenden. Aber dann werden sie wieder die Letzten sein. Ich geb nicht auf, ich geb nur nach. Ich werf die Flinte ins Korn und merk mir, wo ich sie hingeschmissen hab. Neben meine abgerissenen Ohren. Verlorene Kinder, verlorene Posten im Hinterland. Die Sieger trinken auf unsere Kosten und verlieren den Verstand. Die Letzten werden die Ersten sein in den Momenten, wo die Blätter sich wenden. Aber dann werden sie wieder die Letzten sein. Letzten werden die Ersten sein, in den Momenten, wo die Blätter sich wenden. Aber dann werden sie wieder die Letzten sein. Time.